Abschnitt 6 aus Märchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Laura Mainetti. Märchen von Friedrich Wilhelm Hackländer. Das Zwergennest. Teil 3. Kaum hatte er diese Worte ausgesprochen, so hörte er über seinem Haupte ein Geräusch und sah auf der Spitze eines Steines neben sich eine kleine, sonderbare Gestalt sitzen. Anfänglich glaubte er, es sei sein Mietsherr und wollte erschreckt aufspringen, um davonzulaufen. Doch ein genauerer Blick belehrte ihn, dass die Gestalt des vor ihm sitzenden Wesens eine ganz andere und ganz verschieden von der der Zwerge sei. Sie war nur 2 Fuß hoch und hatte einen dicken, unförmlichen Kopf mit einem tückischen, bösartigen Gesichte, aus dem besonders die roten Augen recht unheimlich hervorleuchteten. Die Kleidung bestand in einem schwarzen, ledernen Wams und eben solchen Hosen. An den Füßen hatte sie große Reitstiefel, von denen sie aber einen auf dem Schoße liegen hatte und ihn mit der Hand einzureiben und geschmeidig zu machen schien. Der kleine Mann räusperte sich und sagte zu dem Weber, der ängstlich aufhorchte, »Ja, ja, mein Lieber, wenn euch das ernst ist, was ihr eben versichertet, dass ihr euch jedem gern verdingen wollt, so findet ihr keinen besseren Herrn als mich. Wollt ihr bei mir in Dienste treten?« Der Weber, dem es ziemlich unheimlich wurde und der jetzt erst einsah, dass er soeben lästerliche Worte gesprochen, wollte anfänglich davonlaufen. Doch fiel ihm schon beim ersten Schritt seine hilflose Lage und sein ganzes Unglück wieder ein, und er dachte bei sich, »Du kannst doch erst hören, was der kleine Geselle mit dir im Schilde hat.« Deshalb wandte er sich wieder um und fragte, »Was wollt ihr von mir?« Der Kleine wand und drehte seinen Stiefel eifrig in der Hand herum, grinste dazu und entgegnete, »Lieber Freund, ich lese in euren Gedanken, dass ihr am Ende glaubt, ich sei der Böse gar selbst. Doch tut ihr mir damit zu viel Ehre an. Ich bin ein viel geringeres Wesen und gehöre den Geschöpfen an, die ihr Menschen mit dem Namen Kobolde belegt. Ich habe auch nicht im Mindesten Absicht auf eure Seele, denn ich wüsste mit einem solchen Ding durchaus nichts anzufangen. Allein ihr könntet mir in dieser Nacht einen Dienst erzeigen, wenn ihr wollt. Und außer dem Lohn, den ich dafür in klingendem Gold bezahle, räche ich euch überdies an euren Feinden, die zugleich auch die meinigen sind. An jenen kleinen, erbärmlichen Wesen nämlich, die euch mit ihren sonderbaren Bedingungen um alles gebracht haben.« Als der Weber auf diese Art sah, dass seinem Seelenheil keine Gefahr drohe, so war ihm die Aussicht, den Zwergen, die mit ihm so unbarmherzig verfahren, ebenfalls einen rechten Treffer zu versetzen, sehr erwünscht. Und er erklärte sich deshalb bereit, dem Kobolde zu dienen. Dieser zog nun grinsend und lachend seinen Stiefel wieder an, nahm hierauf einen kleinen Becher aus seinem Wamse und ließ den Weber einen herzhaften Schluck tun. Dann befahl er demselben, zu einem benachbarten Teiche zu gehen und dort 2 starke Halme Schwindelhaber zu holen. Konrad machte sich sogleich dahin auf den Weg, während der Kobold seinen anderen Stiefel auszog und ihn ebenfalls zu reiben begann. Unten an dem Wasser suchte sich der Weber 2 kräftige Halme mit langen Büscheln aus und brachte dieselben dem Kobold, der sich sehr zufrieden damit bezeigte und seinen Stiefel alsdann wieder anzog. »Höre nun«, sprach derselbe, »obgleich du nur mein Diener bist und ich also eigentlich nicht nötig habe, dir zu sagen, warum ich dieses oder jenes tue, so will ich dir doch mit kurzen Worten erzählen, was ich heute Nacht auszuführen gedenke.« Hier rieb sich der Kobold vergnügt die Hände und grinste bedeutend dazu. »Die Zwerge, denen du in den Vollmondnächten deine Wohnung einräumtest, sind mit dem sehr achtungswerten und ehrenhaften Stamme der Kobolde in beständigem Hader und Zwist. Die Stoffe und Gewänder, die sie bei dir anfertigten, waren zu den Kleidern einer Hochzeit bestimmt, die heute Nacht unter ihnen stattfinden wird und die ich zu stören gedenke. Hättest du die kleinen Männer gestern Nacht in ihrer Arbeit nicht gestört, so wären sie mit ihren Webereien gänzlich fertig geworden, wodurch es mir unmöglich gewesen wäre, ihnen einen Schaden zuzufügen. So aber kann ich mich in ihr Gelage stehlen und die schöne Braut, der ich lange meine Liebe zugewandt habe, für mich entführen.« Wenn dem Weber auch bei dieser Erzählung anfänglich der Gedanke kam, dass er doch sehr unrecht an seinem alten Mietsherrn handle, so fiel ihm dagegen sein ganzes Unglück wieder ein, und er freute sich, Rache nehmen zu können. Der Kobold erhob sich jetzt und befahl dem Weber, die 2 Halme von der Erde aufzuheben. steckte einen davon zwischen seine Beine und gebot seinem Diener, ebenso zu tun. Dann schnalzte er mit der Zunge und schlug mit seinen Beinen, wie es der Reiter macht, wenn er ein faules Ross antreiben will. Und wer vermag es, das Erstaunen Konrads zu beschreiben, als er fühlte, wie der Halm zwischen seinen Beinen in die Breite und Länge wachsend zu einem vollkommenen Pferde wurde, das, über Gräben und Hecken setzend, pfeilschnell mit ihm und dem Kobold davonflog. Doch, oh weh, bei dem Aufsitzen hatte er nicht genau Acht gegeben und die Haberkörner in die Hand genommen, wodurch er jetzt verkehrt auf dem Pferde saß und statt dem Zaum den Schwanz in der Hand hielt, an dem er sich zum großen Ergötzen des Koboldes krampfhaft festklammerte. So ritten sie durch die Nacht dahin, durch dichte Wälder, über öde Heiden, dann wieder jähe Felsenabhänge herunter und durch schäumende Flüsse, und der Weber wunderte sich über nichts so sehr, als dass er von seinem Gaule nicht herabfiel. Freilich fühlte er keine Stöße und kein Rütteln, wie bei gewöhnlichen Pferden, denn das Zauberpferd, auf dem er ritt, strich nur so über dem Boden dahin und, wie es schien, ohne mit den Füßen aufzutreten. Endlich schienen sie den Ort ihrer Bestimmung erreicht zu haben, denn sie waren in einem Tal voll seltsam geformter Felsen angekommen, wo der Kobold plötzlich sein Pferd anhielt und sich hinabpurzeln ließ. Das Tier schrumpfte hierauf augenblicklich wieder ein und wurde ein Haberhalm, wie es früher gewesen. Der Weber, ein wenig schwindlig geworden von all dem Wunderbaren, das er bisher gesehen, fühlte sich auf einmal mit einem gewaltigen Ruck auf die Erde gesetzt. Und als er sich nach seinem Rosse umsah, war es ebenfalls verschwunden, und er sah nur einen geknickten Haberhalm zu seinen Füßen liegen. »Wir sind auf der Stelle«, sprach der Kobold. »Und wenn du dich jetzt klug benimmst, so ist in kurzer Zeit die hübsche kleine Braut mein, und dein Lohn soll nicht gering sein. Nur folge genau meinen Worten. Fasse meinen Gürtel und lass ihn nicht los, bis wir mit dem schönen Elfenkinde wieder im Freien sind. Vor allem aber merke dir und behalte es wohl im Gedächtnis, dass du kein Wort sprechen darfst, mag auch geschehen, was da will.« Der Weber versprach, diese leichte Bedingung aufs Pünktlichste zu erfüllen und fasste den Gürtel des Kobolds, der nun auf einen der größten Felsen losging und behend durch eine schmale Spalte schlüpfte, die sich da vorfand. Hier hielt der Weber einen Augenblick ein, denn es wollte ihm doch nicht möglich erscheinen, dass er mit seinem ziemlich dicken Körper durch eine solch enge Ritze schlüpfen könne. Doch da er sich schämte, den Kobold zu verlassen und letzterer des Webers Anhalten bemerkte, so gab er sich einen kleinen Ruck und beide waren in dem Felsen. Der Weber konnte sich nicht erwehren, an seinem Leibe herunterzufassen, denn er glaubte, dass er bei diesem Durchschlüpfen wenigstens so dünn wie Kartenblatt geworden sei. Doch dem war nicht so. Er befand sich mit seinem Herrn in einer großen Steinhalle, die mit 1000 Lichtern auf das prächtigste verziert war. Eine Menge Zwerge von der Größe seines Mietsmanns und auch ganz von dessen Aussehen liefen geschäftig hin und her und trugen in ihren Händen goldene und silberne Gefäße, denen ein so ausgezeichneter Duft entströmte, dass dem armen Weber, der seit dem frühen Morgen keinen Bissen gegessen, ganz wohl und wehe wurde. Anfänglich hatte er große Furcht, als ihn der Kobold so mitten zwischen die Reihen der Zwerge hindurchführte, denn, wenn er auch wohl wusste, dass sie beide für das Auge dieser Wesen unsichtbar seien, so fürchtete er dennoch, von ihnen bemerkt zu werden, und schloss deshalb seine Augen fest zu, wie es der Vogelstrauß macht, wenn er von seinen Feinden nicht gesehen sein will. Plötzlich aber drang eine wunderliebliche Musik in seine Ohren, und durch seine fest zusammengeschlossenen Augenlider zuckte der feine Strahl eines glänzenden Lichtes, so dass er unwillkürlich genötigt war, mit weit offenen Augen um sich zu schauen. Da sah er denn, dass er sich mitten im Hochzeitssaal der Zwerge befand, die in langer, bunter Reihe an einer Tafel saßen und sich freuten und jubilierten. Oben, auf einer Erhöhung, saßen die Musikanten, allerlei seltsame, prächtige Gerätschaften in den Händen haltend, und machten eine Musik so wunderlieblich und durch das Herz gehend, wie der Weber nie etwas Ähnliches gehört. Trotzdem, dass der Saal für die Größe der Zwerge sehr hoch war, so musste er doch gebückt dastehen, und wenn er auch in einer Ecke des Gemachs stand, so reichte sein Kopf doch bis über die Tafel der Zwerge, an deren oberem Ende der Bräutigam und die Braut saßen. Doch wie ward ihm, als er in dem lustigen Hochzeiter seinen Mietsherrn erkannte, und als er ferner sah, dass sowohl dieser wie die anderen Zwerge in Stoffe gekleidet waren, die sie auf seinem Webstuhl gefertigt hatten. Der Bräutigam schien außerordentlich vergnügt und koste freundlich mit der Braut, die ein so allerliebstes, niedliches Geschöpfchen war, dass der Weber schon von Herzen bedauerte, seinem neuen Herrn das Versprechen gegeben zu haben, dieselbe für ihn zu rauben. Der Kobold war oben an die Decke des Saals geklettert und hatte sich da an des Webers Kopf in der Nähe eines Kronleuchters festgeklammert. Jetzt kletterte er dem Ohr Konrad noch etwas näher und sagte ihm grinsend vor Freude, »Du siehst, dass der Augenblick sehr günstig ist. Fasse mit deiner Hand langsam hinunter, nimm mit einem kecken Griff die kleine Braut fort und setze sie hier oben neben mich, dass sie den Augen der anderen ebenso unsichtbar wird wie wir. Alsdann wollen wir im Tumulte, der hierdurch entsteht, unbemerkt entschleichen. Hörst du, strecke deine Hand hinunter und jetzt gleich!« Plötzlich aber ward es dem armen Weber recht traurig ums Herz und es fiel ihm ein, dass es doch eigentlich unrecht wäre, wenn er so schlechte Rache an seinem Mietsherrn nähme, der ihm doch, im Grunde besehen, nicht eher etwas zuleide getan habe, als bis er ihn durch Nachlässigkeiten und Schlechtigkeiten aufs Bitterste gekränkt. Er wollte dem Kobold bescheidene Gegenvorstellungen machen, doch dieser, fest an seinem Ohr, ließ ihn nicht zu Worte kommen, summte wie eine Wespe und sagte ihm mit boshafter Stimme, »Höre, du darfst dich nicht mucken, denn du bist mein Diener. Strecke augenblicklich die Hand aus und hole die Kleine herauf, sonst verlasse ich dich. Und wehe dir, wenn dich die Zwerge hier sehen.« Zitternd ob dieser Drohung streckte Konrad die Hand hinab. Allein sein besseres Gefühl siegte wieder, denn er brachte sie abermals leer herauf. »Was machst du?« summte ihm der Kobold in die Ohren. »Ach, Herr«, entgegnete ihm der Weber, »mich hat es plötzlich in meiner Nase gekitzelt, und da habe ich gefürchtet, ich müsste laut niesen.« »Höre du«, sagte der Kleine, »mach mir keine Ausreden und geh an dein Geschäft.« Abermals streckte der Weber die Hand hinab und wollte die arme kleine Braut ergreifen, doch da glaubte er, es zucke ihm so seltsam im Arm, dass er wieder leer mit der Hand herauffuhr. Jetzt biss ihn der Kobold ein wenig ins Ohr und brummte zornig, dass es klang, als fliege um seinen Kopf ein ganzer Schwarm Hornissen. »Du, was soll das? Warum bringst du die Braut nicht herauf?« »Ach, verzeiht, Herr«, entgegnete ihm der Weber. »Es ist mir von dem Dampf der Speisen da unten so heiß geworden, dass mir ein Schweißtropfen die Nase herabgelaufen ist, den ich erst abwischen muss, denn er könnte sonst auf den Tisch fallen und uns verraten.« Dies war wenigstens keine Lüge, nur dass es nicht der Dampf der Speisen, sondern die innere Angst war, die ihm Schweißtropfen auf die Stirne trieb. Zum dritten Mal streckte jetzt der Weber die Hand hinab und sein innerer Kampf, ob er den Raub begehen solle oder nicht, war so groß, dass sich seine Finger krampfhaft öffneten und schlossen. Schon würde er die Braut gefasst haben, wenn ihr nicht der Bräutigam gerade in diesem Augenblick einen Blumenstrauß geboten hätte, den sie lächelnd an Brust und Gesicht drückte. In der Todesangst, in der sich Konrad befand, suchte er alle Mittel und Ausflüchte, um seine grausame Handlung wenigstens für einige Augenblicke zu verschieben. Jetzt wollte er zugreifen, als die Braut bei dem Geruch der Blumen heftig anfing zu niesen und der Weber, das Gebot des Kobolds vergessend, in seiner innerlichen Angst laut die Worte hervorrief, »Gott segne euch!« Da krachte und blitzte es gewaltig in dem Felsen. Die Zwerge und ihre Tafel wurden dunkler und dunkler und verschwanden endlich ganz. Und der Kobold an seinem Ohr summte ihm in höchster Wut zu, »So hältst du dein Versprechen, du schlechter menschlicher Lump!« Und darauf trat er ihm mit einem seiner schweren Stiefel so heftig ins Genick, dass der arme Konrad besinnungslos aufs Gesicht fiel und eine Zeit lang so liegen blieb. Als er wieder erwachte, fühlte er sich wie an allen Gliedern zerschlagen, und es dauerte lange, bis er sich der vorhergehenden Stunden erinnern konnte. Er rieb sich die Augen und wollte aufstehen, um langsam davonzuschleichen, als er zu seinem größten Erstaunen und Schrecken neben sich seinen Mietsherrn stehen sah, der also zu ihm sprach. »Fürchte dich nicht vor mir, denn ich bin nicht gekommen, dir ferner Übles zuzufügen. Das, was wir dir getan, geschah mit vollem Recht, denn du wirst dich erinnern, wie du die festgesetzten Bedingungen unseres Mietsvertrags gebrochen hast. Und was du überhaupt für ein schlechter und unordentlicher Mensch in der letzten Zeit geworden bist. Doch alles sei vergessen und vergeben, da du in der vergangenen Nacht mir und meiner geliebten Gemahlin einen unbezahlbaren Dienst erwiesen hast, so will ich dir wieder helfen, damit du ein ordentlicher, glücklicher Mensch werdest. Zwar, Gold und Kostbarkeiten kann ich dir zu deinem eigenen Besten nicht geben, denn mir ist zu wohl bekannt, dass diese Sachen selten zum Glücke beitragen, sondern im Gegenteil, dass durch dieselben fast immer Unglück und Elend in mannigfacher Gestalt über euch Menschen kommt. Doch kehre zu deinem Hause zurück und fange wie früher an zu arbeiten. Wir bedürfen deiner nicht mehr und werden deshalb nicht wiederkommen, deine Neugierde auf die Probe zu stellen. Ich hoffe, du wirst klug geworden sein und nicht wieder in dein altes Leben zurückfallen. Wenn ich dir auch keine sichtbaren Beweise meiner Dankbarkeit einhändige, so wirst du dich doch überzeugen, dass wir dir unsichtbar mit Rat und Tat beistehen. Hierauf verschwand der Zwerg, und als der Weber beim ersten Strahl des Tages, der über die Berge glänzte, um sich schaute, sah er, dass er sich nicht weit von der Zwergenburg befand. Rasch eilte er seinem Häuschen zu, und da er an die Zerstörung dachte, in der er es gestern verlassen, so wunderte er sich umso mehr, dass er heute davon nicht das Geringste bemerkte. Die Tür war verschlossen. Auch hörte er drinnen die Uhr ticken und den Hänfling singen. Ebenso fand er seinen Webstuhl in bester Ordnung, den Stoff, von dem er gestern ein Stück abgeschnitten, unversehrt daneben liegend, und obendrein sah er, dass derselbe von so wundervoller, schöner Arbeit war, wie er früher nie etwas gesehen. Er trug ihn in die Stadt. Allein ihm waren die Orte seiner früheren Ausschweifungen so verhasst, dass er nach abgemachtem Geschäfte allsogleich davonlief, als brenne es hinter ihm. Wenn er sich auch durch seine schönen Arbeiten bald wieder das ganze Wohlwollen der Kaufleute erwarb und sie ihm in kurzer Zeit freundlicher als je entgegenkamen, so vermied er doch von jetzt ab umso sorgfältiger ihre Gesellschaften, arbeitete still und unermüdet für sich zu Hause, wobei er aber deutlich sah, dass ihm die Zwerge unsichtbar halfen, und wurde bald ein wohlhabender Mann. Später baute er sich ein stattliches Haus, aber ohne das Zwergennest einzureißen, das noch nach langen, langen Jahren dastand und erst allmählich, wie der Glaube an die Zwerge und Elfen, unterging und verschwand. Ende von Abschnitt 6.